Ich habe dem Hauptgefreiten Dennis Gögel wegen vorbildlicher Pflichterfüllung eine förmliche Anerkennung erteilt. Herr Gögel ist ein Mann, auf den Verlass ist. Er bestach durch seine außerordentliche Leistungs- und Einsatzbereitschaft. Ich gelobe. Der Bundesrepublik Deutschland. Treu zu dienen. In seiner Diensterfüllung, Einsatzbereitschaft und seiner Einstellung zum treuen Dienen ist er Vorbild für alle Soldaten. Tapfer zu verteidigen. Vorpal, Oberleutnant und Kompaniechef. Er wollte gerne Soldat werden, ja. Und ich habe mich gefreut, dass er das macht. Ich fand das nicht schlecht. Er war im Kosovo. Und dann war er in Afghanistan. Aber da war er, glaube ich, gar nicht mehr beim Bund, als er in Afghanistan war. Das war privat irgendwie. Ja, und dann habe ich die Sachen in der Zeitung gesehen. Aber auch nur durch einen Anruf von einer ehemaligen Freundin meiner Oma. Da bin ich rangegangen. Ja, und dann hat sie ganz aufgelöst gesagt, Daria, du musst dir die neue Presse kaufen. Da ist was mit Dennis passiert. Dann hat sie wieder aufgelegt. Ja, dann bin ich, weil mein Weg eher am Hauptbahnhof lang ging, also habe ich mir dann die neue Presse gekauft. Und dann war Dennis gleich auf der Titelseite. Dann bin ich erstmal am Hauptbahnhof zusammengebrochen. Ich saß dann nur auf dem Boden und habe geheult, weil ich es einfach nicht fassen konnte. Konnte ich gar nicht glauben. Und das ist bis heute auch noch so. Ich kann es immer noch nicht glauben. Der Scharfschütze. Wie ein deutscher Ex-Soldat für 20 Jahre in US-Haft kam. Ein Feature von Michael Weisfeld. Dennis Gögel sitzt in der Haftanstalt Ellenwood in Pennsylvania. Im Jahr 2013 wurde er in Westafrika festgenommen und in die USA gebracht. Seitdem versuche ich, mit ihm ins Gespräch zu kommen, doch er antwortet nicht. Erst im Sommer 2016, nach 3 Jahren Haft, erklärt er sich zu einem Interview bereit. Doch nun stellt sich die Gefängnisleitung quer. Sie lehnt meinen Antrag ohne Begründung ab. Deshalb stelle ich Gögel meine Fragen am Telefon. Die Verständigung ist nicht leicht. Herr Gögel? Ja? Ah, hören Sie mich jetzt? Hallo? Ja. Ja, ich höre Sie. Ja. Können Sie mich hören? Ganz schlecht, sehr, sehr leise. Ah. Was ist denn das eigentlich für ein Raum, wo Sie da stehen? Das ist kein Raum, das ist genau am Eingang, wo alle langlatschen, wo die Küche ist. Die kamen gerade alle zurück und deswegen, es wäre besser, wenn wir das am anderen Tag weitermachen. Ja, ist gut. Also dann sagen wir jetzt mal am Montag wieder um 17 Uhr. Kein Problem. Dennis Gögel stammt aus Hannover und ist 32 Jahre alt. Ein Gericht in New York verurteilte ihn unter anderem wegen Verschwörung zum Auftragsmord. Die Qualität des Telefongesprächs ist schlecht. Es wird deshalb hier von einem Sprecher wiedergegeben. Können Sie mir sagen, warum Sie zur Bundeswehr gegangen sind? Ich möchte jetzt nicht lächerlich klingen, aber alles, was mit der Armee zu tun hatte, habe ich schon gemocht, als ich noch ein kleiner Junge war. Ich habe mir diese Tarnklamotten gekauft. Es war wie ein Kindheitstraum. Aber ich denke, dass Filme, als ich klein war, eine große Rolle dabei gespielt haben. Platoon, Full Metal Jacket, das war, wo ich noch ganz klein war. Als ich ungefähr 18 war, habe ich mich dann freiwillig bei der Bundeswehr gemeldet. Ich habe quasi meinen Traum wahrgemacht. Gögel verpflichtet sich für 4 Jahre, die er größtenteils in Pommern verbringt. Beim Panzergrenadierbataillon 411 in Stallberg bei Pasewalk. Ich liebe die Bundeswehr und ich habe sie geliebt bis zum Ende. Zu meiner Zeit war es härter, als es jetzt ist. Wir nennen es dumpfig. Warten für Stunden auf dem Flur, anziehen, umziehen. Grundausbildung hat damit zu tun, Leute zu disziplinieren, denen die Grundzüge beizubringen, wie sie sich anzuziehen haben und die Benimmregeln. Man fühlt sich manchmal wie ein Ding, wie ein Tier oder ein Mensch zweiter Klasse. Aber ich habe es verstanden. Ich wusste, worum es geht. Alles, was die mit uns gemacht haben, hatte einen Sinn im Nachhinein. Können Sie erklären, was das für Sie für einen Sinn hatte? Disziplin zu haben. Soldat zu werden, bin ich absolut im Reinen mit. Ich möchte es nicht missen. Es war eine Bereicherung für mich als Person. Es hat aus mir einen komplett anderen Menschen gemacht. Dennis' Vater ist mein Onkel. Dennis und ich, wir sind zusammen aufgewachsen. Wir waren im Sommer immer bei meiner Oma, meinem Opa im Garten. Da ich ein Einzelkind bin, hat er die Bruderfunktion bei mir so übernommen. Und wir konnten uns immer alles erzählen. Und als er bei der Bundeswehr war, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, wo die dann offiziell diese Feier dann, Vereidigung, da waren wir dann da. Und da hat Dennis auch total glücklich gewirkt. Ja. Daria Ahlborn, Gögels Cousine, betrachtet ein Foto, das ihr Cousin auf seine Facebook-Seite gestellt hat. Es zeigt ihn bei einer Bundeswehrübung. Aus einem mit Tarnfarbe beschmierten Gesicht leuchtet ein gewinnendes Lächeln. Da ist er auch aufgeblüht. Er hat auch immer viel erzählt, wie spannend das ja ist und dass ihn das auch alles interessiert hat. Ja, es ist, macht mich traurig, ihn zu sehen, weil ich ihn halt auch sehr vermisse. Aber da guckt er auch glücklich. Er grinst. Und Dennis war schon immer ein gute Laune Mensch. Genau wie ich. Und ja. Ich habe mich gefreut, dass er zum Bund gegangen ist. Ich verstehe es nur nicht, was er gemacht hat. Er wollte unbedingt Scharfschütze werden. Brigitte Gögel, Dennis Gögels Großmutter. Sag, wofür willst du ein Scharfschütze werden? Bleib beim Bund und mach was Vernünftiges. Da brauchst du auch kein Scharfschütze sein. Muss das sein, sag ich? Wozu? Doch, Oma, ich will das und ich mache das und ich kriege das durch, hat er gesagt. Scharfschützen gab es in Hitlers Wehrmacht und in der Bundeswehr erst wieder, seit die Truppe in Auslandseinsätze geschickt wird. Mit Videoclips wirbt das Militär für diese Spezialausbildung. Wenn der Schuss fällt, ist es für das Ziel zu spät. Die Scharfschützen des Panzergrenadierbataillons 122 aus Oberviechtach bereiten sich auf den Auslandseinsatz im nächsten Jahr vor. Ja, die Faszination liegt darin, dass man mit einem Schuss sein Ziel trifft und ausschaltet. Allein mit der Waffe schießen zu dürfen, ist eine Spezialität für sich selber. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass ich das Tätigkeitsfeld des Soldaten schon in Kindheitsjahren gemocht habe. Und als ich älter wurde, hat gerade das Feld des Scharfschützen mir sehr zugesagt. Dass der Scharfschütze immer als Erster rausgeht, auf die anderen aufpasst, dann nach getaner Arbeit sich wieder zurückzieht, ziemlich autark für sich alleine arbeitet. Andererseits, wenn man Scharfschütze ist, ist die Chance, dass man wirklich mal jemanden totschießt, ja, größer, als wenn man normaler Infanterist ist. Ja, aber es kommt nicht darauf an, mit welcher Waffe oder in welcher Position man der Situation ausgeliefert sein könnte, jemanden zu erschießen. Und wenn man jemanden erschießt oder verletzt, normalerweise wäre die Person dann ein anderer Kombatant. Jemand, der einem selbst das Leben nehmen würde, wenn er die Chance dazu hätte. Die Person am anderen Ende würde auch nicht zögern, ihnen das Leben zu nehmen. Besonders die deutsche Bundeswehr, wir sind nicht wirklich eine Angriffsarmee. Wir sind mehr dafür da, um etwas zu verteidigen, um auf etwas aufzupassen. Demnach ist es gerechtfertigt. Im Sommer 2009 geht Gögel mit der Bundeswehr in den Kosovo. Es ist sein erster Auslandseinsatz. Dort nimmt er am Scharfschützentraining einer US-Einheit teil. In der Silvesternacht 2009-2010, seine Dienstzeit bei der Bundeswehr geht in ihr viertes Jahr, gerät Gögel in einer Gaststätte mit einem Mann in Streit und schlägt zu. Das Amtsgericht Hannover verurteilt ihn wegen schwerer Körperverletzung zu 10 Monaten Haft, setzt die Strafe aber zur Bewährung aus. Beim Bund darf er bleiben. Der nächste Einsatz sollte ihn nach Afghanistan führen. Ich wurde vorbereitet für Afghanistan und als es dann losgehen sollte, quasi 2 Wochen bevor, kam der MAD. Der militärische Abschirmdienst der Bundeswehr. Kam der MAD und meinte, ich könnte nicht fliegen, weil die sagen, ich hätte mit rechtsradikalen Gruppierungen zu tun. Sie haben mich gesperrt für den Flug und haben mich in der Kaserne behalten. Wobei den Ermittlungen später und bei den Verhören rauskam, das war Schwachsinn. Ein Freund Gögels aus der Schulzeit bewegte sich damals in der Nazi-Szene. Und Gögel brach den Kontakt zu ihm nicht ab. Der MAD schätzte Gögel nach seinen Ermittlungen allerdings nicht als rechtsradikal ein, sondern als politisch indifferent. Meine Einheit war da allerdings schon Monate unten in Afghanistan. Es hätte keinen Sinn mehr gemacht, für mich nachzufliegen, sodass ich halt in der Kaserne geblieben bin, in einer anderen Einheit. Und dort habe ich mit einem Unteroffizier gesprochen und der hat mir erzählt von diesen Firmen, die jetzt jeder kennt. Sowas wie Blackwater oder Dein Korps. Diese sogenannten Söldnerfirmen, die eigentlich keine Söldnerfirmen sind, sondern Sicherheitsfirmen halt in Krisengebieten. Er hat mir erzählt, dass die ziemlich gutes Geld verdienen. Und deswegen habe ich mich dann halt nach diesen Söldnerfirmen umgehört im Internet und habe welche gefunden und habe mich bei denen beworben. Bei einer bin ich angenommen worden und im Oktober 2010 habe ich mit dem Dienst bei der Bundeswehr aufgehört und am 15. November, an meinem Geburtstag, bin ich dann nach Afghanistan geflogen. Er steht bei der afghanischen Sicherheitsfirma Kabora Security Services unter Vertrag, bleibt aber in deutschen Diensten. Denn Kabora arbeitet für die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die Entwicklungshilfeorganisation der Bundesregierung. Objekte der deutschen Entwicklungshilfe werden von 319 afghanischen und 7 internationalen Kräften bewacht, teilt die Bundesregierung 2010 mit. Just als Gögel in Afghanistan ankommt. Internationale Kräfte, das bedeutet in der Regel Ex-Soldaten aus NATO-Ländern. Auf Gögels Facebook-Seite finde ich ein Foto. 4 Männer posieren vor einem Jeep-ähnlichen Auto. Sie tragen Turnschuhe und sehr dunkle Sonnenbrillen. Gögel, der Truppführer, ist etwas größer als die anderen. Alle halten Gewehre vor ihren Bäuchen, die Finger am Abzug. Wenige Monate vor Gögels Ankunft ist in Afghanistan ein früherer Bundeswehrsoldat getötet worden. Er stand im Dienst einer US-amerikanischen Sicherheitsfirma. Westliche Länder rückten 2001 nicht nur mit regulären Soldaten in Afghanistan ein. Sie brachten auch Söldner mit, unter Vertrag bei privaten Security-Dienstleistern. Seit 2013 ziehen große Teile der regulären Truppen wieder ab. Die Privatsoldaten bleiben. Es gibt dazu keine eindeutigen Daten, weil die werden nicht gezählt. Da ist politisches Interesse dahinter, private Sicherheitsdienstleister einzusetzen. Die Toten werden dann nicht so von der Öffentlichkeit wahrgenommen, als wenn das jetzt deutsche Soldaten wären, die dort sterben würden. Ist nachvollziehbar. Elke Kramann, Professorin für internationale Politik an der Universität Witten. Neben den ausländischen Security-Firmen entstehen in Afghanistan auch Einheimische. Die meisten werden von Clanchefs und Warlords geführt. Es gab eine Zeit, in der Milizen zu privaten Sicherheitsfirmen umgewandelt wurden, legalisiert in dem Sinne. In einer wissenschaftlichen Untersuchung hat Elke Krammann eine Liste krimineller Akte zusammengestellt, die von Männern aus den privaten Sicherheitsfirmen begangen wurden. Illegale Straßensperren, wovon Passanten Wegezoll erpresst wird, sind dabei noch das Geringste. Willkürliche Razzien, Raub, Mord, sexuelle Gewalt an Frauen, Kindern und Männern sind ebenfalls dokumentiert. Viele Afghanen sind unter den Tätern, aber auch Söldner aus den NATO-Ländern. Für beide Gruppen gilt weitgehend Straflosigkeit. Was waren denn in Afghanistan Ihre Aufgaben? Ich möchte da nicht drüber reden. Wegen der Verschwiegenheitserklärungen und aus Respekt gegenüber ehemaligen Kollegen und Arbeitgebern. Private Sicherheitsfirmen verlangen von ihren Leuten lebenslange Verschwiegenheit. Gögel hält sich daran, auch im Gefängnis. Zwar erfahre ich im Rahmen der Recherchen Namen von Firmen und Kollegen, aber nicht von ihm. Ich weiß nur, dass es da halt nicht so harmlos zugeht. Erzählt hat er eigentlich so groß wie nichts. Aber man hat auf jeden Fall eine Veränderung gemerkt. Danach dann. Er war in sich gekehrter. Vielleicht sind da auch Sachen passiert, von denen ich ja nichts weiß, die ihn halt auch sehr beschäftigt haben. Daria Alborn, Gögels Cousine. In Afghanistan wird es schon problematische Situationen gegeben haben, die ihn auch ein bisschen verroht haben. Klaus Henning Glitzer, ein früherer Polizeireporter. Heute als Referent und Journalist in den Verbänden der privaten Sicherheitsindustrie tätig. Seine Aufgaben lagen in der Bewachung, in der Absicherung von Transporten von Konvois. Ich weiß nur, das trifft aber auf seinen Fall nicht zu, dass englische Scharfschützen dermaßen eingesetzt wurden, dass ein gewisser Kreis um einen Konvoi festgelegt wurde und jede Person, die in diesen Kreis eingedrungen ist, ist ohne Vorwarnung erschossen worden. Egal ob alte Leute oder sonst was. Das Ding mit Afghanistan war, dass ich zu der Zeit jung war. Das Ding mit Afghanistan war, dass ich zu der Zeit jung war und immer noch gedacht habe, ich wäre der Tollste, dass sich die Welt um mich dreht. Sagen wir so, wenn ich eine Firma hätte, die in den Gebieten arbeitet, würde ich niemanden engagieren, der 24, 25 Jahre alt ist. Das macht keinen Sinn. Lieber Ende 30, 40. Man muss in gewisser Weise gefestigt sein, um in diesen Gebieten zu arbeiten. Die Firmen haben halt häufig Verbindungen mit einflussreichen Clans. Eventuell gibt es Firmen mit ursprünglichem Sitz in anderen Ländern, sagen wir mal Saudi-Arabien, die dann eine Subfirma einrichten in Afghanistan, damit die halt da dort lizenziert ist und dort arbeiten darf. Also das nachzuverfolgen, wer jetzt Kontrolle über die Firmen hat und wer im Besitz dieser Firmen ist, ist sehr kompliziert. Die Firma Kabora Security Services, für die Dennis Gögel in Afghanistan einen bewaffneten Trupp anführte, ist nicht mehr auffindbar. Deren Joint-Venture-Partner Land Defense Group reagiert nicht auf meine Anfragen. Die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit räumt ein, dass sie beide Firmen beschäftigt hat, gibt aber keine Auskunft über sie. Alles hat er mir auch nicht erzählt. Ne? Er hat nur gesagt, Oma, ich habe so schlimme Sachen erlebt. Ich glaube, das werde ich dir nicht erzählen. Und dann ist er ja auch bald gekommen. Ich will es nicht missen. Ich bin nicht stolz drauf, was da am Ende passiert ist, aber ich will es auch nicht missen. Es gab Schwierigkeiten und aufgrund dieser Schwierigkeiten wurde ich gefeuert und nach Hause geschickt. Ich möchte da nicht weiter drüber reden. Während Gögel in Afghanistan deutsche Entwicklungsprojekte bewacht, taucht in Ermittlungsakten verschiedener US-Bundesbehörden der Name Paul Le Roux auf. Er ist 1972 im ehemaligen Rhodesien geboren und hat eine erstaunliche Karriere hinter sich. Zunächst machte er sich als Softwareentwickler einen Namen, dann betrieb er Online-Plattformen, über die Kunden aus aller Welt verschreibungspflichtige Medikamente ordern konnten. Doch spätestens seit 2005 erweitert er seine Geschäftsfelder auf Waffenschmuggel und Drogenhandel. Im ostafrikanischen Somalia legt er Plantagen an, um Marihuana, Kokain und Opium zu gewinnen. Zur Bewachung der Plantagen stellt er eine Miliz auf und bewaffnet sie. Das berichtet die UN-Beobachtungsgruppe für Somalia 2011. Für seine persönliche Sicherheit und die seiner Geschäfte verlässt Le Roux sich gern auf Ex-Militärs. Sein Mann fürs Grobe ist Joseph Hunter, ein ehemaliger US-Soldat. Heute sitzen Le Roux und Hunter wie Gögel in amerikanischen Gefängnissen. Gögel kehrt aus Afghanistan nach Hannover zurück und beginnt eine Ausbildung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit. Er wollte so viel fachliche Bildung erlangen, wie nur eben möglich ist. Das machte eben auch die Ernsthaftigkeit von ihm aus. Und wenn man weiß, dass für viele also auch der Sicherheitsberuf ein Resteberuf ist, weil sie woanders nicht unterkommen, so war das schon eine wohltuende Ausnahme, weil er schien wirklich interessiert, dort entsprechend etwas zu bewegen, also auch ein bisschen Idealismus dabei. Wir haben beide hier in Hannover unsere Fachkraftumschulung gemacht, weil wir beide ehemalige Soldaten waren und haben uns halt in diesem Kurs kennengelernt. Ja, und das war's eigentlich. Mario Schmidt war 13 Jahre bei der Bundeswehr. Die längste Zeit davon Feldjäger, also Militärpolizist, auch in Afghanistan. Ich weiß nur, da gibt es viele bei der Bundeswehr, ne, die sogenannten Einsatzjunkies, dass sie nach dem ersten Einsatz nicht mehr ohne können und den Dienst in Deutschland eigentlich nur noch als lästiges Beiwerk sehen und am liebsten sofort in den nächsten Auslandseinsatz fahren würden. Es ist natürlich ein Adrenalinkick, ne, den die Leute brauchen, wenn sie wieder in Einsatz gehen. Aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten, sich so einen Kick zu verschaffen. Ne? Ob es Bungee-Springen ist oder was auch immer. Ich müsste nicht nochmal in Auslandseinsatz. Bei Dennis, also ich würde ihn auch in die Kategorie Einsatz-Junkie mit reinnehmen. Den Lehrgang zum Sicherheitsfachmann und den Lebensunterhalt bezahlt der Berufsförderungsdienst der Bundeswehr. Diese Behörde soll ausgedienten Zeitsoldaten mit Steuergeldern zu einer zivilen Existenz verhelfen. Dennis Gögel wohnt wieder bei seiner Großmutter. Der hat hier auch immer auf dem Teppich seine Liegestütze oder wie das heißt gemacht. Er hat schöne Muckis gehabt. Habe ich immer gesagt, ich kann das nicht ab mit diesen ollen Muckis da. Das sieht doof aus. Für mich sieht das doof aus. Er fand das schön. Ne? Er war halt groß, muskulös, gut aussehend. Da hatte er einen Schlag bei den Frauen. Da hat er auch oft drüber erzählt, über verschiedene Frauen, bis er dann zum Ende hin seine Freundin kennenlernte. Er hatte eine sehr hübsche Freundin und war auch sonst sehr aktiv in dieser Richtung. Aber gleichzeitig hatte ich den Eindruck, dass er auch sehr stark nach Anerkennung suchte, auch in dieser Beziehung Frauen gegenüber, und dass er sehr stark beeinflussbar ist. Wir haben öfter mal überlegt, was mit seinen Eltern sein könnte, weil er ja bei der Oma gelebt hat. Das wunderte uns auch, uns anderen, aber das Thema ist nie zur Sprache gekommen bei ihm. Meine Mutter ist gestorben, als ich sehr jung war, und mein Vater hat sich nicht wirklich um mich gekümmert. Gögels Mutter litt an einer schweren Form von Asthma und wurde nur 23 Jahre alt. Silvia ist direkt erstickt. Sie ist nach Hause gekommen. Abends hat sich auf die Telefonbank gesetzt und hat gesagt, also Mama, ich glaube, heute sterbe ich. Und dann ist sie umgesackt. Und dann bin ich aber ans Telefon gerast, hab denen das gesagt beim Notarzt. So, ne? Dann sind die gekommen, nach, was weiß ich, nach einer Viertelstunde. Und dann haben sie nur noch einen Tod festgestellt. Und war Dennis denn hier zu der Zeit? Ja, es war ja abends, sagen wir mal, 9:30 so. Ne? Da hat er schon geschlafen. Ne? Dennis habe ich nichts gesagt. Und nach ein paar Tagen sagt er, Oma, wann kommt denn Mama endlich wieder? Sag ich, weiß ich auch nicht. Wir müssen mal abwarten. Ich mochte ihm das nicht sagen. Nach einem Vierteljahr oder so, da habe ich ihm das erzählt. Was sollen wir machen, mein Gott? Tagelang geheult oder so hat er nicht. Zuerst war es so ein bisschen Schock. Aber dadurch, dass Silvia wenig Zeit hatte, sie hat ja auch gearbeitet im Gaststättenbereich. Ne? Die war am Maschsee und hat da bedient. Mein Vater und meine Mutter waren sehr, sehr jung, als ich zur Welt gekommen bin. Mein Vater und meine Mutter waren sehr, sehr jung, als ich zur Welt gekommen bin. Wie alle jungen Männer hat mein Vater seine Freiheit geliebt und hat gesehen, was für ihn am besten war. Er hat als Barkeeper auf Traumschiffen gearbeitet. Während der Zeit wurde meine Mutter krank, dann ist meine Mutter gestorben. Meine Großmutter hat mich dann unter ihre Fittiche genommen und hat mich aufgezogen. Dennis war ein Vater. Den konnte ich nie ab, weil der Dennis immer verarscht hat, auf Deutsch gesagt. Der hat gesagt, morgen komme ich, um 4 ungefähr bin ich da. Oma, lass uns mal ans Fenster gehen, vielleicht kommt Papa jetzt. Wie oft wir hierher gerannt sind, alle 5 Minuten musste ich mit dem ans Fenster gehen. Und der Vater ist nie gekommen, also ich gebe dem auch ein bisschen Schuld. Da war nie wirklich Kontakt über längere Zeit mit meinem Vater, so dass ich ihn als Autoritätsfigur hätte ansehen können. Wenn ich ihn mal gesehen habe, dann war das mehr wie ein Freund. Ich habe ihn Vater genannt und wusste auch, dass es mein Vater war. Für mich war er auch mein Vater, aber vom Benehmen her hat er sich eher benommen wie ein älterer Kumpel. Als ich dann zu ihm gezogen bin mit 18, um eine Lehre in seinem Restaurant zu machen, wie soll man das sagen, dieses Vertrauen, das ein Vater zu seinem Sohn aufbauen würde und umgekehrt über viele, viele Jahre, das kann man nicht nachholen im Lauf von 6 Monaten. So sind wir oft aneinander geraten. Und das ist damit geendet, dass ich Düsseldorf verlassen habe und mich ein paar Monate später bei der Bundeswehr beworben habe. Statt kochen, lernt er schießen. Weil sein Vater halt nicht da war für ihn, wo er so klein war und seine Mutter auch früh gestorben ist. Ja, das hat viel Trauer und Aggression aufgeworfen, weil sein Vater auch immer gesagt hat, ich komme, ich komme, ich komme. Und er stand draußen, hat gewartet, hat gewartet, hat gewartet und es kam keiner. Und sowas macht natürlich traurig und auch aggressiv. Das kann ich verstehen. Und vielleicht war das bei der Bundeswehr die Möglichkeit, dass so ein bisschen auszugleichen. Durch die Schießübung und auch durch die Manöver. Ich weiß ja nicht, was sie alles bei der Bundeswehr so gemacht haben. Aber ich glaube, dass das so diesen Pegel gehalten hat, dass es nicht zu irgendwelchen schlimmeren Sachen gekommen wäre. Mir gegenüber, er kam mir nie aggressiv rüber oder sonst was. Er war bei uns immer der Lustige, der immer Witze gemacht hat, hilfsbereit war. Die Bundeswehr war dann vielleicht so dieses Ventil, wo er dann mal Dampf ablassen konnte, wo er mal nicht der nette Junge sein musste. Ein weiteres Bild auf seiner Facebook-Seite zeigt Gögel in Kampfpose. Breitbeinig steht er da. Er trägt Kopfhörer, eine dunkle Sonnenbrille und Handschuhe. Mit seinem Hightech-Gewehr visiert er ein imaginäres Ziel an. Das sieht schon mehr erschreckender aus, so wie er dann die Waffe hält. Ich weiß gar nicht so, wie ich das richtig sagen soll. Es sieht schon gefährlich aus. Ja. Also ich weiß ja, dass er die Scharfschützenausbildung gemacht hat und ich weiß auch, dass er mit solchen Gewehren da hantiert hat. Und das ist ein Teil seines Lebens gewesen. Ja, damit muss ich mich dann zufrieden geben. Aber so würde ich einfach sagen, es passt nicht zu ihm. Es gibt die Umschulung Fachkraft für Schutz und Sicherheit. Und die haben wir beide zusammen durchgeführt hier. Fachkraft ist ein richtiger Berufsabschluss. Nebenher arbeitet Gögel in Hannover als Kaufhausdetektiv. Er hat regelmäßig am Unterricht teilgenommen, war auch sehr engagiert und hatte auch mit uns zusammen die schriftliche Prüfung schon bestanden und tauchte dann nicht mehr zur mündlichen Prüfung auf. Und keiner wusste, wo er verschollen war. Ich habe mich für eine Stelle beworben. Ich habe mich für eine Stelle beworben in dem Anti-Piraterie-Business. Ich habe die angenommen und habe meine Chance auf Abschluss der Ausbildung als Sicherheitsfachmann, habe die aufgegeben. Das ostafrikanische Land Somalia gilt nach Dürren und Bürgerkriegen seit den 90er Jahren als Failed State, als gescheiterter Staat. Flotten aus vielen Ländern plündern die reichen Fischgründe vor der Küste. Darauf antworten somalische Piraten. Sie überfallen zunächst die Fischtrawler und bald auch Handelsschiffe. Mit ihren kleinen Holzbooten, die von starken Motoren angetrieben werden, gehen sie längsseits und übernehmen das Schiff. Sie bringen es an die Küste und halten Schiff und Mannschaft dort so lange in Geiselhaft, bis ihnen ein Lösegeld in Millionen-Dollar-Höhe ausgehändigt wird. Aus der Notwehr der Fischer wird schnell ein einträgliches Geschäft. Zahlen müssen die Reeder, die bald private Sicherheitsleute anheuern. Diese Männer stehen auf der Brücke oder hocken hinter Sandsäcken an der Reling, das Scharfschützengewehr griffbereit. Seit 2011 ist Dennis Gögel einer von ihnen. Es ist schwer reinzukommen. Es ist schwer reinzukommen. Vielleicht habe ich Glück gehabt. Ich habe mich allerdings auch sehr angestrengt, alle die Sachen zu lernen, die vorausgesetzt waren. Und das hat letzten Endes auch geklappt. Das Leben an Bord dieser Schiffe war gut. Das Leben an Bord dieser Schiffe war gut, strukturiert. Wir hatten unsere Schichten, um auf die Brücke zu gehen und nach Piratenausschau zu halten. Wir haben mit der Mannschaft gegessen. Alles in allem war es ein sehr strukturiertes und, man kann sagen, gutes Leben. Und Sie haben ja auch nicht schlecht verdient in der Zeit, ne? Vielleicht 6.000 Euro, 7.000 Euro. Auch von seiner Zeit auf See gibt es Bilder. Eines zeigt ihn, wie er im gleißenden Sonnenlicht an Deck eines Schiffes Liegestütze macht. Unter ihm das Kielwasser des Dampfers. Auf einem zweiten Foto macht Dennis Gögel Kraftübungen an einem Treppenaufgang. Zwei Seeleute schauen feixend zu. Es kommt vor, dass die Piraten näher kommen, aber spätestens, wenn Warnschüsse abgegeben werden, dann drehen 95% der Piraten ab. Die sind nicht lebensmüde. Wenn es wirklich dazu kommt, dass die Piraten kämpfen wollen, dann kriegen sie natürlich das, wonach sie gefragt haben. Dann wird das Ziel vernichtet. Wie in Afghanistan steht Gögel auch hier in deutschen Diensten. Er bewacht deutsche Handelsschiffe im Auftrag deutscher Sicherheitsfirmen und im Rahmen eines Gesetzes, das 2012 vom Bundestag verabschiedet wurde. Es ist das bisher einzige, das Söldnerdienste regelt. Die Sicherheitsfirmen müssen von deutschen Behörden überprüft werden. Ob der einzelne Söldner seiner Aufgabe gewachsen ist, wird nicht geprüft. Was wir immer versucht haben, war, so lange wie möglich deeskalierend zu sein. Und wenn es dann wirklich nicht mehr geht, dann müssen wir natürlich hoch eskalieren und diese Kriminellen versuchen, unschädlich zu machen, da wir eine Pflicht haben, unsere Mannschaft, unseren Kapitän, unser Schiff zu beschützen. Ich finde einen Mann, der als Teamführer dabei war. Er will nur über Gögel sprechen, wenn sein eigener Name im Radio nicht genannt wird. Was ich über ihn sagen kann, ist, dass er in seiner jungen Zeit schon Erfahrung beim Militär und sowie auch in Zivil in Afghanistan zum Beispiel gesammelt hat, dass er militärisch und taktisch auf einem sehr, sehr guten Stand war. Er war sehr diszipliniert in diesen Bereichen. Wenn man dann in einem gewissen Alter in gewisse Situationen reinkommt, mit denen man einfach nicht klarkommt, dann kann das natürlich für die spätere Entwicklung deutlich schädigen oder vielleicht sogar ein bisschen abstumpfen oder man kriegt den falschen Umgang mit Leben und Tod und die Würde des menschlichen Seins und so weiter. Am 25. März 2011 ist der Frachter Avocet im Indischen Ozean unterwegs. Ein kleines Boot fährt schnell auf die Steuerbordseite der Avocet zu. Für den Schutz des Schiffes ist die US-Sicherheitsfirma Trident Group zuständig. Der Teamführer steht auf der Brücke und hält Funkkontakt mit einem Schützen draußen hinter der Reling. Er trägt eine Kamera am Helm. Okay, let's go. Der Teamführer kommt aus der Tür der Kommandobrücke. Go ahead, warning shot. Er und ein weiterer Sicherheitsmann geben jedoch keine einzelnen Warnschüsse ab, sondern feuern unentwegt. Als das Boot unter ihnen gegen die Bordwand des Schiffes kracht, schießen sie von oben hinein und sie hören damit auch nicht auf, als das Boot mit Toten oder Schwerverletzten an der Schiffswand entlang nach hinten treibt und sich im Kielwasser des Frachters entfernt. Dieses Video tauchte im April 2012 im Internet auf. Seitdem tragen die Sicherheitsleute an Bord keine Helmkameras mehr. Auch manche Manager von Sicherheitsdiensten finden, dass zu viele Piraten getötet werden. Richard Phelan von der Londoner Firma AKE. I've heard many rumors of lots of killings at sea. I've even heard of pirates being hung, captured and hung from the yardarms. Ich habe viele Gerüchte gehört über unzählige Tötungen auf See. Ich habe sogar gehört, dass Piraten gefangen genommen und dann an den Ladebäumen erhängt wurden. Aber keine Schiffsführung wird so etwas jemals zugeben. Warum sollte man die Welt aufmerksam machen? Die Piraten haben keine besonderen Sympathien auf ihrer Seite. Andererseits sind sie auch Menschen und haben Rechte und viele Leute würden sich aufregen. Es hat wirklich solche Tötungen gegeben. Es handelt sich nicht nur um Gerüchte. Wie hat Dennis Gögel sich als Kämpfer gegen die Piraten verhalten? Ihn hat es stolz gemacht, dass er diesen Beruf hat. Daria Alborn, Gögels Cousine. Dass er eine wichtige Person ist, damit die Ladung da ankommt, wo sie ankommen soll. Er war in keinster Weise irgendwie übermäßig aggressiv oder gewaltbereiter als andere. Gögels Teamchef. Am Ende einer Reise stellen die Kapitäne ihren Sicherheitsleuten Zeugnisse aus. Zweimal fuhr Gögel auf dem Containerschiff Michaela S. aus Elsfleth an der Unterweser. Kapitän Walter Ibach schreibt: Herr Gögel und sein Team waren immer well presented und professionell. Sie hatten ein ausgezeichnetes Verhältnis zu der gesamten Besatzung und wurden von meinen Leuten und mir respektiert. Haben Sie an Bord was erlebt, was Sie belastet? Ich möchte dazu nichts sagen. Um diese Zeit zieht Paul Leroux von der philippinischen Hauptstadt Manila, wo er jahrelang sein Hauptquartier hatte, nach Rio de Janeiro um. Eine brasilianische Zeitung veröffentlicht ein Foto, aufgenommen von einer Überwachungskamera am Flughafen. Es zeigt einen sehr dicken, blonden Mann mit grisgrämigen Gesichtszügen. Leroux hat mit seinem Schmuggelimperium Millionen gemacht. Auch 7 Morde soll er in Auftrag gegeben haben. Die Antidrogenbehörde der USA, kurz DEA, beobachtet ihn. Sicherheitsleute besteigen die Schiffe zum Beispiel in Ägypten, Sri Lanka oder Oman. Dort mit Waffen im Gepäck einzureisen, ist nicht so einfach. Deswegen benutzen viele Sicherheitsleute Floating Armories, schwimmende Waffenkammern. Das sind Schiffe in internationalen Gewässern, auf denen Geschäftsleute Leihwaffen anbieten, aber auch Kost und Logis für Söldner auf Reisen. Wie Dennis Gögel im Herbst 2012. Eine Menge anderer Teams kamen dort von anderen Firmen. Mit einem Typen habe ich mich besonders gut verstanden. Der hat mir halt erzählt, er könnte mir einen Job verschaffen, wo ich sehr viel Geld verdiene. Von Geldtransporten war die Rede, von viel Reisen war die Rede. Es hat sich wirklich sehr, sehr gut angehört für mich. Er war eine Art Headhunter, um gute Leute zu spotten und anzuwerben für die Organisation. Er und ich, wir sind uns sehr, sehr nahe gekommen, waren die ganze Zeit zusammen, haben geredet und gelacht und alles. Ich denke, das war auch der Grund, warum er mir das angeboten hat, weil wir ziemlich schnell, ziemlich warm miteinander wurden. Nachdem wir ein paar Tage zusammen waren, hat er mir eine E-Mail-Adresse gegeben. An diese E-Mail-Adresse habe ich meinen Lebenslauf rausgeschickt und nach ein paar Tagen wurde mir zurückgeschrieben und ich wurde für den Job akzeptiert. Und Michael sagt, Sie hätten ihn angeworben und mitgenommen? Ja. Ja, ich habe ihn noch von der Floating Armory über Satellitentelefon angerufen, habe ihn gefragt, ob er mit uns arbeiten möchte. So kam das zustande, ja. Michael F. diente mit Gögel zusammen bei der Bundeswehr und sitzt heute ebenfalls in einem US-Gefängnis. Ich denke, er war ein guter Soldat. Er war ein guter Soldat und ein guter Freund. Ich denke, F. war ein guter Soldat. Er war ein guter Soldat und ein guter Freund. Anfang 2013 fliegen beide zusammen nach Thailand. Wir sind am Zug gewesen. Und Dennis fing an, Tränen zu bekommen. Und dann hat er sich ganz schnell verabschiedet und ist in den Zug reingegangen. Aber das hat er nie gemacht. Der war ja öfter weg und wir sind immer mit zum Zug gegangen, haben ihn hingebracht. Der hat nie irgendwelche Tränen bekommen. Aber als er das letzte Mal abgefahren ist, vielleicht wusste er schon, dass irgendwas passiert oder so. In Bangkok treffen die beiden Deutschen auf Joseph Hunter, damals 49 Jahre alt. Er hat 18 Jahre in der US Army gedient, zeitweise als Ausbilder für Scharfschützen. Danach war er für die private Sicherheitsfirma Dine Corps im Irak. Von dort wechselte er zu jener Organisation, für die er nun in Thailand arbeitet. Er ist für die Sicherheit der Geschäfte zuständig. Er nimmt Dennis Gögel und Michael F. mit auf die Ferieninsel Phuket. Wir hatten die wildesten Vorstellungen, wie das jetzt weitergeht. Geheimagentenmäßig, bla bla bla. Wir sind in eine sehr schöne Villa eingezogen. Das Einzige, was er gesagt hat, war, wir sollen uns fit halten und dass wir auf Abruf sind. Wie hat denn Hunter auf Sie gewirkt? Sehr in sich gekehrt, grimmig, ernst. Hat ganz wenig geredet. Depressiv, absolut depressiv. Er und ich, wir sind uns ziemlich nahe gekommen, wenn wir alleine waren. Dann haben wir eine Menge geredet. Er hat sich mir auch geöffnet. Für mich sah das so aus, als ob er sich wirklich um mich kümmert. Er hat mir gewisse Dinge gezeigt, die für den Job hilfreich sein können. Ein Foto zeigt drei gut gelaunte Männer in einer Bar. Neben Dennis Gögel und Michael F. lächelt Timothy V., ein ehemaliger Militärpolizist aus den USA. Zum Team gehört noch Slawomir S., ein Ex-Soldat der polnischen Armee, der nach seiner Dienstzeit Piraten bekämpfte. Ebenso wie Dennis Gögel. Die meiste Zeit habe ich mit F verbracht und wir waren definitiv wie Freunde. An den Strand gegangen, haben zusammen trainiert, alles miteinander gemacht. Und fiel ein bisschen raus? Ja. Ja, S ist so gut wie nie rausgegangen, sehr still, sehr für sich immer. Sein Englisch war nicht so gut. Wir konnten kaum miteinander reden. Mir war klar, dass die Organisation, für die ich dort arbeite, dass die keinen Weizen verkaufen oder im Holzgeschäft sind. Diese Organisation hat in der Vergangenheit nicht nur mit Drogen gedealt. Es war ein Multibillion-Dollar-Business mit Drogen, mit Gold, mit Diamanten. Mit jedem Handelsgut, mit dem sich Geld hat verdienen lassen, hat die gehandelt. Von Anfang an war klar, dass wir Meetings überwachen, wo über Waffen geredet wird oder über Kokain. In den Bahamas hatten wir einen Observationsauftrag. Der Auftrag war, die Übergabe von Kokain zu observieren, Fotos zu schießen und den Weg bis zum Privatjet zu überwachen und sicherzustellen, dass das Produkt an Bord kommt. Nachdem es an Bord kam und das Flugzeug den Airport verlassen hat, sollten wir Meldung machen. War Ihnen ein abenteuerliches Leben wichtig? Ja, absolut. Ja, absolut. Ich war 27 Jahre alt. Jemand bietet mir einen Job an, bei dem ich viel am Reisen bin, viel fliege zu tropischen Orten, wo andere Leute Urlaub machen. Ich bekomme viel Geld ausgezahlt. Die Grundaufgabe ist, Leute zu überwachen und Fotos zu schießen. Wer würde das nicht gut finden? Haben Sie denn die 10.000 Euro pro Monat bekommen? Wurde Ihnen das ausgezahlt? Ja, manchmal etwas spät. Ja, manchmal etwas spät, aber im Normalfall haben wir es bekommen, ja. Alles in allem war es ein super Job, wenn man den letzten Part raushält. Die Aufträge erhält Hunter per Mail oder Telefon vom Chef, den sie Benny nennen. Der Name LaRue kam erst ganz, ganz spät zu meiner Kenntnis. Schon als Paul LaRue im Mai 2012 von den Philippinen nach Rio de Janeiro zieht, wird er von der US-amerikanischen Antidrogenbehörde, kurz DEA, beobachtet. Das ergaben Recherchen des New Yorker Journalisten Evan Radliff, der LaRues Aktivitäten jahrelang verfolgte. In Rio wendet sich ein kolumbianischer Drogenring an LaRue. Die Kolumbianer wollen ihm Kokain im Austausch gegen ein Labor liefern, in dem Crystal Meth hergestellt werden kann. LaRue beauftragt seine Mitarbeiter in Ostasien, das Labor zu besorgen. Die Kolumbianer wollen ihr Kokain nach Westafrika schaffen. Dort soll getauscht werden. Sie laden LaRue zu einem Treffen nach Liberia ein, doch als er dort ankommt, wird er verhaftet, nach New York gebracht und in Untersuchungshaft genommen. Denn die angeblichen Abgesandten des kolumbianischen Drogenkartells sind Agenten der DEA. LaRue sitzt in der Falle und lässt sich auf einen Deal ein. Um einer drohenden Todesstrafe wegen Anstiftung zum Mord zu entgehen, gesteht er den Drogenschmuggel und erklärt sich bereit, seine Komplizen und Untergebenen zu verraten und gerichtstaugliche Beweise zu liefern. LaRues Festnahme wird geheim gehalten. Er dirigiert weiterhin sein Netzwerk per Mail und Telefon, allerdings aus der Untersuchungshaft heraus und nach den Anweisungen der DEA. Ende 2012 weist LaRue seinen Sicherheitschef Hunter an, ein Team aus ehemaligen Soldaten zusammenzustellen und sie in der Villa auf der Insel Phuket unterzubringen. Zuvor haben DEA-Agenten das Haus mit Kameras und Mikrofonen verwanzt. Als Dennis Gügel und die anderen einziehen, bewegen sie sich Tag und Nacht im Blickfeld der Ermittler. Sie werden auf die Bahamas geschickt, um ein Flugzeug zu observieren, das mit Kokain beladen in die USA fliegt. Sie werden nach Mauritius geschickt, um ein Meeting von Drogenbossen abzusichern. Aber in dem Flugzeug ist kein Kokain. Und die Männer bei dem Meeting sind keine Drogenhändler. Ende Mai 2013 schickt LaRue im Auftrag der DEA eine Mail an Hunter. Es geht um einen Bootskapitän, der für uns arbeitet. Er erledigt Jobs für uns, meistens in der Karibik und in Afrika. Jetzt hat er Informationen an einen US-Agenten durchgesteckt. Er und dieser Agent sind nun Probleme für uns. Wir haben schon 3 Schiffsladungen verloren. Der Kapitän kennt einige unserer Boote, deswegen müssen wir eine Lösung finden. Der Job hat Priorität und bringt viel Geld. $200.000 für den Informanten, $500.000 für den US-Agenten. Kommt dein Team damit klar oder soll ich meine Jungs in Südafrika beauftragen? Hunter stimmt sein Team auf den neuen Auftrag ein. Die DEA nimmt das Gespräch auf. Hunter, da liegen Bonuszahlungen für euch drin, wenn ihr das machen wollt. Wenn nicht, dann nicht. Aber wenn ihr einsteigt, es ist ziemlich viel Geld. Männliche Stimme 1, okay. Hunter, also, habt ihr Probleme damit? Männliche Stimme 1, nein. Hunter, es ist eine Menge Geld für uns da. Also, seid ihr dabei? Männliche Stimme 2, mhm. Hunter, ja, also wir haben schon eine Menge gemacht früher. Wir haben Gold geschmuggelt und Waffen. Einmal war ich in Sri Lanka und habe Handgranaten gekauft. Wir hatten Leute in Somalia, die haben da eine kleine Armee aufgebaut, die brauchten Waffen. Männliche Stimme 1, yeah. Hunter, sowas erlebst du nicht mal im Kino. Du siehst James Bond im Kino und denkst, das könnte ich nicht. Okay, jetzt könnt ihr. Es ist so ähnlich wie beim Militär, nur dass ihr jetzt nicht für die Regierung arbeitet, sondern für diese Leute, okay? Es ist wie im Krieg. Diese Protokolle wird die DEA dem Gericht, das Gögel und die anderen verurteilt, als Beweismittel vorlegen. Aus den Mitschnitten geht auch hervor, dass Dennis Gögel und Timothy V. sich bereit erklärten, den Bootskapitän und den DEA-Agenten zu töten. Gögel schickt seiner Freundin ein vertontes Selfie aus Thailand nach Hannover. Was soll ich jetzt sehen, Mäuschen? Vermisse dich, mach mir Sorgen um dich. Denk aber, alles wird gut, oder? Ich denke schon. Paul Leroux beordert Dennis Gögel und Timothy V. auf Anweisung der DEA nach Liberia, Westafrika, wo er ein Jahr zuvor selbst in die Falle gegangen ist. Sie reisen mit dem Auftrag, dort die beiden Männer zu töten. Zuvor schicken sich Gögel und seine Cousine in Hannover Sprachnachrichten. Und dann hat er gesagt, er würde in 3 bis 4 Tagen nach Deutschland kommen. Und wir haben uns schon für ein Treffen verabredet und ich habe mich total gefreut und er auch. Und haben wir abgemacht, dass wir uns im Biergarten setzen oder irgendwo ein Eis essen gehen. Ja, das war 2 oder 3 Tage vorher. Und danach habe ich nichts mehr gehört. Ich war ungefähr 24 Stunden unterwegs von Thailand bis nach Liberia und es kam mir vor wie 2 Wochen. Ich hatte ein sehr, sehr schlechtes Gefühl. V und ich, wir beide zusammen, haben versucht, aus dem Ding wieder rauszukommen. Die beiden erwarten, dass Helfer sie am Flughafen abholen und ihnen Waffen und schwarze Masken übergeben. Stattdessen werden sie von liberianischen Polizisten festgenommen und dann nach New York geflogen. Koordiniert wird diese Operation von Derek Maltz, einem Abteilungsleiter der DEA. The fact is, these are ruthless criminals. Their unique skills and military background help them operate around the world. Es handelt sich um skrupellose Verbrecher, deren einzigartige Fähigkeiten und militärischer Hintergrund es ihnen möglich machte, rund um den Globus zu operieren. As much as this indictment reads like the script of a movie, it's real. It happened. So sehr sich die Anklageschrift wie das Drehbuch eines Films liest, es ist real. Es ist wirklich passiert. Kein Wunder, denn das Drehbuch zu diesem Film hat sich seine eigene Behörde, die DEA, ausgedacht. Mit Hilfe ihres Gefangenen Paul Leroux hat sie es in Szene gesetzt. Dennis Gögel, Joseph Hunter und Timothy V. werden zu je 20 Jahren Haft verurteilt. Sie haben sich der Verschwörung zum Drogenschmuggel und der Verschwörung zum Auftragsmord schuldig gemacht, befindet das Gericht. Zwar haben sie keine Drogen geschmuggelt und niemanden ermordet, aber sie haben sich zusammengetan, um solche Verbrechen zu begehen. Michael F., Gögels Kamerad aus Bundeswehrzeiten, flog nicht mit nach Liberia. Er wird allein wegen Verschwörung zum Drogenschmuggel zu 8 Jahren Haft verurteilt. Slawomir S., der Ex-Soldat der polnischen Armee, zu 9 Jahren. Ein Urteil über Paul Leroux steht noch aus. Er, wie auch sein Sicherheitschef Hunter, waren Ziel der DEA. Warum aber wurde Hunter angewiesen, noch weitere Männer anzuwerben, ehe die Falle zuschnappte? Die DEA beantwortet diese Frage nicht. Wenn sie nur Hunter hätten reinlegen wollen, dann hätten sie das schon lange machen können. Aber nein, das haben sie nicht gemacht. Sie haben uns, zuvor unschuldige Leute, inkriminiert, damit sie große Nachrichten haben, damit sie viele Verurteilungen haben. Das geht alles in deren Statistik. Auch in Deutschland setzen Sicherheitsbehörden sogenannte Agents Provocateurs ein. Sie schmuggeln sich zum Beispiel ins Drogenmilieu ein, kaufen große Rauschgiftmengen auf und lassen dann ihre Lieferanten auffliegen. Ob solche Agenten, etwa im Fall des NSU, selbst Mitverantwortung für reale Verbrechen hatten, ist Gegenstand von Untersuchungen. Allerdings gilt in Deutschland die Regel, wer durch Lockvögel überführt wird, kann anders als in den USA mit Strafmilderung rechnen. Sie können sich nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Sie können sich nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn man in einem fremden Land festgenommen wird und seine Familie und niemanden, den man kennt sonst, über Jahre nicht sieht. Und jeder den Kontakt zu einem abbricht, meine Cousine und meine Großmutter mal ausgenommen. Da sieht man dann, was wirklich wichtig ist. Aber damals war für mich wichtig, reisen, Geld verdienen, möglichst gefährlich, möglichst schnell. Möglichst gefährlich, möglichst schnell. Auf jeden Fall wollte er viel Geld verdienen. Das wollte er, ja. Aber leider hat das ja nicht geklappt. Er will ja auch einen Antrag stellen, dass er nach Deutschland ausgeliefert wird. Vielleicht klappt's ja. Da könnte ich ihn wenigstens besuchen. Häftlinge in US-Gefängnissen dürfen nicht länger als 15 Minuten am Stück telefonieren. Dann wird die Leitung unterbrochen. Ich glaube, unsere Zeit ist wieder um. Der Scharfschütze. Wie ein deutscher Ex-Soldat für 20 Jahre in US-Haft kam. Ein Feature von Michael Weisfeld. Es sprachen Guido Lamprecht, Nikolaus Bender, Stefko Hanuszewski und Jürgen Sarkis. Technische Realisation: Benno Müller vom Hofe und Peter Hamacher. Regieassistenz: Freier Hattenberger. Regie: Matthias Kapohl. Redaktion: Thomas Nachtigall. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2017.